Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also die Sendung heute ist mir fast peinlich, wenn ich das mal so sagen darf. Es wird um Kräfte gehen, um eine besondere Art von Kraft. Und Sie werden am Ende dieser Sendung merken, dass wir es eigentlich nicht richtig verstehen, wie sie zustande kommen. Also ich will es mal so sagen. Es gibt ja Kräfte. Ne? Also für mich als Physiker gibt es 4 Grundkräfte. Haben wir schon oft erledigt. Machen wir nochmal ganz kurz. Gravitation, Schwerkraft, Elektromagnetismus, starke Kernkraft, die Kerne zusammenhält, und die schwache Kraft, die dafür sorgt, dass auch manche Atomkerne zerfallen können. Gut. Und was gibt es noch für Kräfte? Nun, das sind natürlich die Kräfte, die was damit zu tun haben. Ich benutze das Wort natürlich, gehört hier eigentlich gar nicht hin. Das sind Kräfte, die damit zu tun haben, dass das System, in dem man steckt, beschleunigt wird. Sogenannte Trägheitskräfte. Das kennen all diejenigen, die schon mal einen Autounfall gehabt haben. Das Auto wird gebremst. Man selber hat aber als Körper, der an einem Sicherheitsgurt hoffentlich hängt, durchaus spürt man die Tendenz in sich, einfach sich weiter zu bewegen. Die Trägheit schlägt dazu. Und die Trägheit ist eine der Materie innewohnende Kraft, wie Newton sich ausdrückte, deren Ursprung man gar nicht so ohne weiteres festmachen kann. Denn sie ist ja eigentlich keine Kraft. Es ist ja nicht so eine Kraft wie zwischen zwei Ladungen, Elektromagnetismus oder zwischen den Bestandteilen des Atomkerns. Es ist ja irgendetwas, was damit zu tun hat, dass sich etwas bewegt hat. Und zwar beschleunigt bewegt hat. Denn, was sage ich Ihnen? Fangen wir gleich mit dem Titel an, bevor ich mich groß verzettele. Denn das Thema Trägheitskräfte ist eine ganz, ganz wichtige und außerordentlich teure Angelegenheit, kann es sein, wenn diese Trägheitskräfte nämlich in gewisser Art und Weise in der Natur sehr, sehr großräumige Strömungen verursachen. Das Thema der heutigen Sendung ist die Corioliskraft. Was ist die Corioliskraft? Nun, sie ist eine Trägheitskraft. So viel kann ich jetzt schon mal verraten. Und, Sie werden ja sehen. Die Corioliskraft ist dafür zuständig, wie sich Strömungen in der Atmosphäre der Erde verhalten. Denn die Erde, das wissen wir ja, ist ein rotierendes System. Und rotierende Systeme sind beschleunigte Systeme. Wir fangen mal ganz historisch sauber, einwandfrei an. Aristoteles damals, der hatte sich ja Folgendes überlegt: Was ist eigentlich der natürliche Zustand eines Körpers in der Natur? Für Aristoteles war der natürliche Zustand der Stillstand. Weil Aristoteles hat gut beobachtet und hat gemerkt, nichts bleibt auf der Welt dauernd in Bewegung. Ja? Sondern er hat halt als guter Beobachter mitgekriegt, wenn sich was bewegt, gibt es eine Reibungskraft und die bremst die Bewegung irgendwann ab. Und so hielt Aristoteles den Stillstand für den natürlichen Zustand in der Natur. Für den Zustand, auf den alles hinausläuft. Galilei machte eine ganz andere Überlegung. Er überlegte sich nämlich, kann es sein, dass die gleichförmige Bewegung auch ein natürlicher Zustand ist? Gleichförmig heißt, etwas bewegt sich mit gleicher Geschwindigkeit, mit konstanter Geschwindigkeit immer weiter. Das heißt, solange keine Beschleunigung wirkt, ändert sich an der Geschwindigkeit nichts. Der natürliche Zustand eines Körpers ist also ein Zustand mit konstanter Geschwindigkeit, v gleich 0 kann natürlich sein, also im Stillstand. Aber solange nichts wirkt, keine Beschleunigung, keine Kraft auf ihn wirkt, ist die Geschwindigkeit unverändert. Wie ist das jetzt in Systemen, die sich drehen? Denn wenn sich ein System gleichmäßig dreht, ändert sich die Geschwindigkeit ja nicht. Stimmt, der Betrag der Geschwindigkeit ändert sich nicht. Aber die Geschwindigkeit ist ja eine gerichtete Größe, wie wir in der Physik sagen, ein Vektor. Das heißt, was sich nämlich ändert, damit ein Körper auf einer Kreisbahn bleibt, ist die Richtung. Das heißt, es muss, und das ist eine Beschleunigung, es muss eine Beschleunigung geben, die diesen Körper ständig nach innen zieht und ihn dabei auf einer Kreisbahn hält. Diese ganzen Veränderungen, die auftauchen, wenn ein Körper beschleunigt wird, ja, wenn er sieht, wenn zum Beispiel Sie im Auto sehen, Sie werden beschleunigt im Auto und alles bewegt sich auf der Außenseite an Ihnen immer schneller und schneller vorbei. Sie haben eigentlich das Gefühl, wenn Sie jetzt nicht wüssten, dass Sie beschleunigt wären, dass die Außenwelt beschleunigt wird, nämlich weg von Ihnen. Ja. Und deswegen spricht man, da Sie denken, oh gut, wenn da draußen was beschleunigt wird, müssen es Kräfte sein. Sie wissen aber nicht, welche Kräfte da wirken, also spricht man von sogenannten Scheinkräften. Ich sage meinen Studenten in der Vorlesung immer, Scheinkräfte ist eigentlich nur deswegen gewählt worden, weil diese Kräfte, nämlich zum Beispiel die Corioliskraft und die Zentrifugalkraft, auf die wir dann gleich zu sprechen kommen, die kosten sehr viel Geldscheine, weil Corioliskraft hat was damit zu tun, wie sich das Wetter verhält, wie sich die Luftströmung verhalten. In einem beschleunigten System nämlich, also in einem rotierenden System, tauchen zwei Arten von Kräften auf. Erstmal die Kraft, die alles nach außen reißt. Wenn das System sich also dreht, gibt es eine gewisse Kraft, die da nach außen zieht. Deswegen ist zum Beispiel die Erde am Äquator am deutlichsten von der Kugelform entfernt, weil da zieht es am stärksten. Aber davon wollen wir nicht sprechen. Zentrifugalkraft ist relativ einfach, kennen Sie alle, Karussell und so weiter. Wenn Sie sich aber innerhalb eines rotierenden Systems auf die Drehachse zu oder von der Drehachse wegbewegen, dann spüren Sie die Corioliskraft. Also Sie bewegen sich auf die Achse zu, in einem rotierenden System, haben überhaupt keine Chance natürlich, einen geraden Weg zu gehen, sondern Sie werden auf einem verschlungenen Weg in Richtung sich der Achse, zur Drehachse hin bewegen. Ist doch völlig klar. Stellen Sie sich mal vor, Sie stehen auf einer rotierenden Scheibe, ja, die Scheibe dreht sich ordentlich schnell und Sie wollen auf einem geraden Weg zum Zentrum gehen. Das werden Sie nicht schaffen, weil währenddessen bewegen Sie sich eben immer weiter und weiter in Drehrichtung, in Drehrichtung, in Drehrichtung und so weiter, und bis Sie dann innen angekommen sind. Und wenn Sie dann Ihren Weg verfolgen, haben Sie eine völlig verdrehte Bahn genommen, nämlich in Richtung der Drehachse. Und das wird jetzt wichtig, wenn es darum geht, wie verhalten sich überhaupt Luftströmungen. Luftströmungen in der Atmosphäre. Ach so, darf ich nicht vergessen. Nee. Corioliskraft ist natürlich abhängig von der Masse, von der Geschwindigkeit, von der Geschwindigkeit, mit der sich das Material bewegt, zum Beispiel die Luft. Und die Drehgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, mit der sich das Ganze bewegt und so weiter, das spielt natürlich eine wichtige Rolle. Das wird uns nachher noch interessieren, wenn es um Ihren Strudel in der Badewanne geht. Ich sehe es doch schon. Ich kann doch von hier aus schon sehen, dass Sie alle glauben, der Strudel in Ihrer Badewanne hätte was mit Corioliskraft zu tun. Können Sie vergessen. Aber das Wetter, das hat was mit Corioliskraft zu tun. Das Wetter ist ja der Ausgleich, der Druckausgleich zwischen Hochdruck und Tiefdruck. Ja, von wo nach wo fließt jetzt die Luft? Natürlich vom hohen Druck zum tiefen Druck. Und deshalb wird auf der Nordhalbkugel der Erde aus jedem Hochdruckgebiet die Luft nach rechts abgeleitet, also in Richtung der Drehung. Ja, in Richtung der Erddrehung. Das führt insgesamt dazu, dass in einem Hochdruckgebiet die Luft sich im Uhrzeigersinn dreht, während in einem Tiefdruckgebiet entsprechend umgekehrt die Luft auf der Nordhalbkugel, immer auf der Nordhalbkugel, denn auf der Südhalbkugel, denken Sie dran, gucken Sie ja von unten, sind Sie auf der anderen Seite, das ist genau umgekehrt, also auf der Nordhalbkugel bewegen sich die Hochdruckgebiete im Uhrzeigersinn und die Tiefdruckgebiete gegen den Uhrzeigersinn. Das führt zum Beispiel dazu, wenn wir ein Hochdruckgebiet haben über Russland, oder sagen wir mal über Polen, dann wird also durch dieses Hochdruckgebiet die Luft aus Russland nach Europa geschaufelt. Meistens trockene Luft, im Winter sehr kalt und im Sommer schöne, warme, trockene Sommerluft. Hat man nun ein Tiefdruckgebiet, sagen wir mal ein Tiefdruckgebiet in der Biskaya, dann wird eben diese feuchte Luft aus dem Meer, also über dem Atlantischen Ozean, nach Europa hineingetragen. Und das alles hängt mit der Corioliskraft zu tun. Das eine dreht sich in Uhrzeigerrichtung, das andere entgegen dem Uhrzeigersinn. Das hat etwas damit zu tun, dass die Luftmassen, jetzt sind wir wieder da, wo ich am Anfang der Sendung war, die Luftmassen haben was mit Trägheit zu tun. Wie jeder Körper im Universum, Trägheit ist ja nichts anderes als Beharrungsvermögen, Widerstand gegen Bewegung. Und so muss man eben die gleiche Menge an Energie aufbringen, um etwas zu beschleunigen, also schneller zu machen, und wie man braucht, um es abzubremsen. Das ist die gleiche Menge an Energie, darf man nicht vergessen. Vor allen Dingen auch nicht beim Autofahren. Also wenn man Gas gibt, die gleiche Energie braucht man auch, um das wieder abzubremsen. Das ist das Problem der Trägheit, dass nämlich, um überhaupt irgendetwas in Bewegung zu setzen, da muss man eine Kraft überwinden. Wenn das dann passiert in einem beschleunigten System, also im rotierenden System, tauchen diese Kräfte auf, die im Grunde genommen nichts anderes sind als das Beharrungsvermögen der Materie darzustellen. Es braucht nämlich einfach eine Weile, bis die Luftmassen sich zum Beispiel in Bewegung setzen. Währenddessen aber hat sich das gesamte System schon gedreht, sodass für einen Beobachter von außen also der Eindruck entsteht, dass die Luft sich tatsächlich in solchen Wirbeln bewegt. Das hat natürlich enorme Konsequenzen, diese Trägheitskraft. Stellen Sie sich mal vor, die Erde wird sich schneller drehen. Nehmen wir mal so an, wir hätten keinen Mond. Wir hätten keinen Mond. Die einzige Kraft, die die Erde in ihrer Eigendrehung hätte abbremsen können, wäre die Gezeitenkraft zwischen Erde und Sonne. Wir hätten keinen Mond. Dann würden wir uns heutzutage eben nicht mit 24 Stunden um die eigene Achse drehen, sondern mit 10 Stunden um die eigene Achse. Das ist natürlich enorm. Das wäre ja eine Verdopplung der, also eine Halbierung des Tages, eine Verdopplung der Rotationsgeschwindigkeit. Das hätte enorme Konsequenzen für die Winde auf unserem Planeten. Hätte die Erde keinen Mond, würden sich auf diesem Planeten Windgeschwindigkeiten zwischen 400 und 500 Stundenkilometer abspielen. Gäbe es Lebewesen auf diesem Planeten, der sich schneller dreht, wären die in jeder Hinsicht sehr flach. Also, man kann aus der Corioliskraft schon ableiten, was für Wettergeschehen zum Beispiel auf einem Planeten sich abspielen, der sehr, sehr schnell sich dreht. Ich will jetzt auf Folgendes raus. Da die Corioliskraft von der Masse und der Geschwindigkeit abhängig ist und von der Drehgeschwindigkeit des Systems, kann zum Beispiel der Strudel in Ihrer Badewanne, der hat damit nichts zu tun. Ne? Die Geschwindigkeiten, die sich da abspielen, sind viel zu klein. Die Massen, die sich da bewegen, sind viel zu gering. Ja? Der Strudel in Ihrer Badewanne hat was mit Strömungen zu tun, die sich innerhalb der Badewanne abspielen, Zufälligkeiten an der Oberfläche. Das führt dazu, dass der Strudel sich da bildet. Wenn Sie die Corioliskraft in Ihrer Badewanne überprüfen wollten, dann müssten Sie die monatelang in Ruhe stehen lassen, sodass sich die inneren Strömungen komplett ausgleichen. Und dann müssten Sie ganz vorsichtig den Stöpsel ziehen. Dann könnten Sie vielleicht sehen, was die Corioliskraft verursacht. Aber de facto sind die Geschwindigkeiten so gering, dass sie eben nicht wichtig wird. Die Corioliskraft wird wichtig, wenn große Systeme, Luftsysteme, an verschiedenen Orten der Erde in Bewegung gesetzt, natürlich unterschiedlich stark spüren, wie groß die Rotation der Erde ist. Denken Sie daran, dass wenn Sie am Nordpol stehen zum Beispiel, ja, da ist die Corioliskraft am allerstärksten, am Äquator ist sie gleich Null. Das heißt dazwischen, wenn Sie Luftbewegungen von Äquator in Richtung Pol haben, dann werden die Luftmassen unterschiedlich stark beschleunigt. Also Corioliskraft, Trägheitskraft, ist eine dieser ganz klassischen, in der Tat klassischen Kräfte, wie sie auftauchen in beschleunigten Systemen. Das spielt eine ganz wichtige Rolle beim Klima und beim Magnetfeld. Denn das Magnetfeld der Erde, der Erddynamo, entsteht ja dadurch, dass einerseits die Erde sich dreht, andererseits diese Konvektionsströmungen von geladenen Teilchen im Innern der Erde, das ist ja Felsen, flüssiges Felsenmaterial, sich bewegt. Und dabei taucht auch die Corioliskraft auf. Das heißt, auch die Ströme, nicht nur die Luftströmungen oder die Meeresströmungen, darüber haben wir gar nicht gesprochen, auch auf die Meeresströmungen wirkt die Corioliskraft, sondern auch im Innern die Gesteinsströmungen spüren die Corioliskraft. Dadurch kommt es zu Verformungen, die summa summarum dazu führen, dass all diese Bewegungen im Erdinnern einem Dynamo entsprechen, so wie an Ihrem Fahrrad. Ohne die Corioliskraft gäbe es also ein völlig anderes Wettergeschehen auf unserem Planeten, völlig anders. Wenn er sich überhaupt nicht drehen würde zum Beispiel, würden die Winde einfach von einem Hochdruckgebiet zum Tiefdruckgebiet direkt durchfliegen, ja, gerade Linie. Wir hätten Meeresströmungen, die wesentlich anders aussehen würden als das, was wir heute sehen. Also nichts von den gekrümmten Bahnen, die wir sehen. Und die Erde hätte kein Magnetfeld. Und trotzdem, müssen wir summa summarum sagen, ist die Natur der Trägheit, der Trägheitskräfte, und das ist die Corioliskraft, ja, bis heute eigentlich nicht wirklich geklärt. Was ist eigentlich die Kraft, die die Dinge weiterfliegen lässt, wenn keine Kraft mehr auf sie wirkt? Das führt uns, müsste uns eigentlich jetzt am Ende der Sendung in die Relativitätstheorie führen. Denn das große Geheimnis ist, warum ist Trägemasse und schwere Masse eigentlich gleich groß? Das werden wir in einer anderen Sendung mal behandeln. Ich finde es nur einigermaßen interessant, dass man zum Thema Wetter einen wunderbaren Satz sagen kann. Es ist sehr, sehr schwierig mit den Prognosen, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen.